الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah weiter bei dem Hadith von wem ihr seid? Von Ibn Abbas von Tirmidhi. Barakallahu fiik. Das Buch Abu Asgar. Ahmad. Ja, Barakallahu fiik. Von? Ibn Rajab al-Hanbali. Barakallahu fiikum. Okay. عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعليكم السلام ورحمة الله. Also, ابن عباس رضي الله عنهما sagt, ich war hinter dem Propheten صلى الله عليه وسلم, so sagte er zu mir, O Junge, ich lehre dir Worte. Bewahre Allah, bewahrt er dich. Bewahre Allah, findest du ihn vor dir. Wenn du fragst, dann frage Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah Azza wa Jalla um Hilfe. Und wisse, dass wenn die Umma sich versammelt, damit sie dich mit etwas nutzen, so werden sie dich nichts, mit nichts nutzen können, außer das, was Allah für dich geschrieben hat. Okay? Und wenn sie sich versammeln, damit sie dich mit etwas schaden, dann werden sie dich mit nichts schaden können, außer das, was Allah über dich ja, geschrieben hat. Ja, die Stifte sind erhoben und die Blätter sind getrocknet. Überliefert von Tirmidhi. Und in einer anderen Überlieferung von jemand anderem, nicht von Tirmidhi, Walaikum Salam Allah. Inshallah, Hayakum Allah. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Das heißt, bewahre Allah, findest du ihn vor dir. Kenne Allah in der guten oder in der sorglosen Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit. Und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich nicht getroffen hätte. Und das, was dich getroffen hat, dich nicht verfehlt hätte. Und wisse, dass der Sieg mit der Geduld und die, Bedrängnis, die Erlösung mit der Bedrängnis und mit der Schwierigkeit die Erleichterung kommt. Okay? Wir haben Was haben wir schon alles gemacht? Wir haben Ihfazillah, wie bewahre ich Allah. Dann haben wir die Bewahrung von Allah gegenüber zu seinem Diener gemacht. Dann haben wir kenne Allah in der sorglosen Zeit, so kennt er dich in der harten Zeit gemacht gestern. Jetzt machen wir was? Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nein. Das haben wir auch gemacht, ja. Das ist das mit der Bewahrung von Allah Azza wa Jalla. Okay? Dann findest du ihn vor dir. Okay? Das ist ja der zweite das gewesen. Okay? Na. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." Wenn du um Hilfe wenn du bittest, dann bitte wem? Allah azza wa jal. Und wenn du um Hilfe suchst oder um Hilfe bittest, dann bitte wem? Allah um Hilfe. Ja? Das ist die Bedeutung von Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Das ist die Bedeutung von Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Was bedeutet Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? Dir gebühren wir die Ibadah und dich, ja, und dich flehen wir um Hilfe. Okay? فَإِنَّ السُّؤَالَ هُوَ دُعَاؤُهُ وَالرَّغْبَةُ إِلَيْهِ. Denn das Fragen, wenn du fragst, wenn du bittest, das Bitten, ja, ist was? Ist der Dua im Endeffekt. Und dass man sich Allah Azza wa Jal wünscht. Das heißt, dass man sich Allah Azza wa Jal sich an Allah Azza wa Jal wendet, wenn man was braucht. Und Dua huwa al-Ibadah. Dua ist was? Ibadah. So wie es von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, von dem Hadith von Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, ha? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was? Dua huwa al-Ibadah. Dua ist der Ibadah. Das heißt, Dua ist von der Ibadah. Das kennen wir von welchem Text? Ibadah-Text, barakallahu fiik. Okay? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgende Ayah gelesen: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach: Macht Dua für mich, dann werde ich euch antworten. Überliefert bei Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i und Ibn Majah. Und Ibn Majah überlieferte von Hadith von Anas ibn Malik, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hatte, oder dass er gesagt hat: الدعاء مخ العبادة. Der Dua ist das Gehirn der Ibadah. Yani der Kopf, das Zentrum der Ibadah. Weil alles dreht sich um was im Endeffekt? Um das Bitten von Allah Azza wa Jal. Um das yani Hoffen auf Allah Azza wa Jal. Und das ist im Endeffekt was? Dua. Okay? فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره وأن يستعان بالله عز وجل دون غيره أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره وأن يستعان بالله دون غيره. Das heißt, das beinhaltet was? Dass nur Allah عز وجل gefragt wird. Wenn ich etwas mir wünsche, brauche, benötige, Bedrängnis habe, Kummer habe und so weiter und so fort, wen frage ich? Allah Azza wa Jal. Sonst niemanden. Okay? Und dass man, wenn man Hilfe braucht, wem bittet um Hilfe? Allah Azza wa Jal. Das heißt, ich suche Zuflucht im Endeffekt bei wem? Bei Allah Azza wa Jal. وَأَمَّا السُّؤَالُ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Das Bitten, das Fragen, so hat das Allah Azza wa Jal auch befohlen, indem er gesagt hat in Surat An-Nisa, und bittet Allah oder fragt Allah um seine Gnade oder von seinen Gaben. Ja? Und in Tirmidhi, also in Tirmidhi, von Abdullah ibn Mas'ud marfu'an, was bedeutet marfu'an, ja, Shabab? Marfu'an. Wenn ich sage, ein Hadith ist marfu', was bedeutet das? Ahmed. Es gibt Hadith marfu' und Hadith Mawquf. Und viele Arten natürlich andere. Was ist Marfu'? Wenn ich sage, ein Hadith Marfu', das bedeutet, es ist Marfu', das ist erhoben zum Propheten. Das heißt was? Das heißt, Abdullah ibn Mas'ud hat es direkt von dem Prophet gehört. Marfu'an. Ila al-Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Verstanden? Das heißt, wenn ich sage, ein Hadith Marfu', dann ist es die Aussage von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam oder eine Tat von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Okay? Und wenn ich sage, Mawquf, das heißt, der Sahabi oder der Tabi'i hat das berichtet, ohne es den Rasul sallallahu alaihi wa sallam was? Zu bezichtigen, yani, dass er sagt, der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wenn ein Sahabi sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dann was? Dann ist das Hadith marfu'. Wenn er sagt, so und so und so, dann ist das Hadith mawquf. Okay, wenn jetzt ein Tabi'er kommt und erzählt vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der ist Hadith Maqbul. Ja, es gibt viele Arten von Hadith. Auf jeden Fall, was wir und was uns hier kümmert, ist was? Hadith Marfu' ist was? Auf den Prophet zurückzuführen. Genau, Barakallahu fiqh. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt. Okay, viele sagen, Tirmidhi überliefert von Ibn Mas'ud Marfu'an, yani der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Sallallaha min fadli, fa inna allaha yuhibbu an yus'al. Bittet Allah Azza wa Jal von seinen Gaben, von seiner Gnade, denn Allah Azza wa Jal liebt es, dass man ihn fragt, dass man ihn bittet. Okay? Verstanden? Das ist selbst aber nicht, wenn du das gesagt hast. Das ist Abdullah. Ha? Ach so, siehst du. Das ist Marfu'a, Achi. Ich erkläre die ganze Zeit. Okay? Und in Tirmidhi auch, Tirmidhi auch, von Abu Huraira radiallahu anhu Marfu'an, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man la yas'alullaha yaghdabu alayhi. Wer Allah Azza wa Jalla nicht bittet und fragt, der holt sich den Zorn von Allah Azza wa Jalla über sich. Man la yas'alillaha yaghdabu alayhi. Dann ist Allah Azza wa Jalla auf ihm wütend. Allah Azza wa Jalla liebt es, dass du ihn fragst, dass du ihn bittest. Okay? Ein Augenblick. لا خبر. الحديث الموقوف ist was? الموقوف, es gibt موقوف. و مرفوع المرفوع ist was ابو محمد nicht behauptet weil das Wort behaupten in der arabischen Sprache bedeutet dass es grundsätzlich dass er gelogen hat okay deswegen hat Allah azza wa jalla im Koran was gesagt alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut hast du nicht zu jenen gesehen die behaupten Sie glauben an Allah und an das, was er auf dich hinabgesandet hat und was vor dir hinabgesandet wurde. Sie wollen sich vor dem Tarot richten lassen. So, hat ihr Iman was als Behauptung dargestellt, also als Lüge im Endeffekt. Das heißt, das, was auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt wird, das heißt, der Sahabi sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oder noch stärker ist was? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist dann noch höher. Das ist eine stärkere Überlieferungskette dann, oder eine stärkere Isnad, yani, wenn er sagt, ich hörte den Propheten, dann ist es stärker, als wenn er sagt, Qala Rasulullah. Weil es kann sein, dass es von jemand anderem gehört hat, von einem anderen Sahabi, weil Sahaba überliefern auch voneinander. Okay? Wenn er sagt, Sami'tu, oder wir saßen und der Prophet sagte, dann ist es eine stärkere Überlieferung. Okay? Ein Mawquf ist das, was der Sahabi sagt, was auf den Sahabi zurückgeführt wird. Das heißt, in Tat, oder Aussage. Okay? Tfadal Achi. Es ist ja so, dass Mawquf ist das, was er. Mawquf, yani es steht bei ihm. Was er gemacht hat von den Taten. Und von der Sahabi. Das ist die Aussage des Sahabis. Das ist dann kein Hadith von Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nein, ist kein Hadith. Hadith ist Überlieferung, Erzählung. Es ist ein Hadith, aber nicht vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Okay? Verstanden? Verstanden oder nicht? Das heißt, wenn es jetzt mit diesen Worten zwischen dem Mawquf heißt, dass es, wenn es Sahabi stehen geblieben ist, also nur bis zu ihm die Erzählung geht, und Marfu'a heißt, dass es weiter bis zum Propheten geht. Marfu'a heißt, er erzählt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Marfu'a. Das heißt, der Prophet hat es gesagt. Okay? Mawquf ist, was der Sahabi hat gesagt. Al-Maqtu' ist das, was wer gesagt hat, At-Tabi'i gesagt hat. Okay, wenn der Tabi'i was sagt, wenn jetzt zum Beispiel Sa'id ibn Musayyib radiallahu anhu sagt, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, Sa'id ibn Musayyib hat nicht den Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebt. Dann ist das Hadith was? Unterbrochen. Da fehlt was. Okay, manchmal wird das genommen, manchmal wird das nicht genommen, das ist jetzt nicht unser Ding. Okay, verstanden? Es gibt drei Arten von Hadith. Jetzt, die wir jetzt genannt haben, es gibt mehrere Arten. Es gibt dann den Mu'allaq und Mutaribu und so weiter. Aber was mich jetzt interessiert, sind drei Arten von Hadith. Al-Marfu', ist was auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückgeführt wird. Al-Mawquf, was auf den Sahabi zurückgeführt wird. Okay? Al-Maqtu' ist, was der Tabi'i, was auf den Tabi'i zurückgeführt wird. Und der Maqtu', es ist geschnitten, unterbrochen. Okay? Khalas? Das ist eine kleine Hadith-Stunde. Es ist nicht der Wortlaut des Gesandten, sondern Beschreibung nach seinem Verständnis. Was Abu Shahada? Al-Marfu' ist das Wortlaut des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Al-Marfu' ist der Wortlaut des Propheten. Okay? Aber Al-Mawquf ist nicht der Wortlaut des Propheten. Aber das Sahabi hat sicher vom Propheten gehört oder gesehen. Aber er hat nicht gesagt, Qala Rasulullah. So ist das die Aussage von wem? Von der Sahabi. Verstanden? Es gibt den Hadith al-Mursal, den Hadith al-Muttarib, den Hadith al-Muallaq. Yani, es gibt Anwa'. Yani. Aber das sind drei Arten, die wichtig sind. Yani. Okay? Al-Mawquf ist die Aussage von wem? Von Sahabi. Okay? Die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawquf, Allah muss sagen. Al-Mawquf ist die Aussage von Sahabi, das heißt in einer Tat, was in Sahabi zurückgeführt wird, das heißt in einer Tat oder Aussage. Okay? Schaut, Arten von Hadith. Hadith ist Sahih. Dann gibt es das Sahih li dhati, Sahih li ghayri, Al-Hasan, Al-Hasan li dhati, Al-Hasan li ghayri, Al-Da'if, Al-Mu'allaq, Al-Muqatta, Al-Mu'addal, Al-Mursal, Al-Mudallas, Al-Mubu'ah, المتروك المنكر المطروح المجهول المقلوب وثبت المضطرب الشاذ المعلل ها sind alles Ahadith. Wenn ich sage zum Beispiel, das ist für viele Brüder verstehen das manchmal falsch, wenn ich sage Hadith da'if, bedeutet das nicht unbedingt, dass es erlogen ist. Aufpassen. Überlieferungskette. Aber wenn ich sage Hadith mawdu', erfunden, gibt es keinen Zweifel. خلاص؟ Verstanden, inshallah? Okay, Alhamdulillah. Das heißt, ein Marfu', wenn ein Sahabi oder ein Tabi'i es zum Prophet sallallahu alaihi wasallam bezieht, dann ist es was? Hadith was? Marfu'. Ob es dann Mursal ist oder nicht Mursal, das ist eine andere Geschichte. Wenn es dann ein Maqtu' ist, dann ist es eine Aussage, die den Tabi'i zu, der, das hat der Tabi'i gesagt oder getan. Okay, ein Mawquf ist was? Ein Sahabi. Okay? Wenn der Sahabi zum Beispiel sagt, uns wurde befohlen, ja, vom Propheten, ist das ein Hadith was? Wer hat ihn befohlen? Der Prophet. Aber das ist ein Hadith was? Mawquf. Okay? Wenn er nicht klar und deutlich sagt, ich hörte oder der Prophet sagte, dann ist es ein Hadith was? Mawquf. Okay? Und es gibt viele Detaillierungen dafür, das machen wir dann inshallah extra. Auf jeden Fall. Gehen wir zurück inshallah. Abu Huraira radiallahu anhu sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Allah azzawajal nicht fragt, der, auf den ist Allah azzawajal wütend oder zornig. Okay? Und den anderen Hadith ist, لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلِّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der eine von euch soll alles, was er braucht, Allah azza wa jal fragen. Sogar, wenn sein, die Bindung oder dieser nicht Schnürsenkel, es gab damals keine Schnürsenkel, sondern yani, wenn sein Schuh zerrissen wird, dann soll Allah Azzawajal darum bitten. Das ist, was wollt ihr noch mehr? Ja? Okay? Die haben Allah Azzawajal um alles gefragt. Wir haben auch den Hadith von der Frau gehört, vor ein paar Tagen, ja? Die Fisabilillah ausrückte, Jihad Fisabilillah, und sie hatte Ziegen und ihre wie heißt es, Wolle, diese Stricknadel, und eine ist verloren gegangen, bloß eine Ziege. Was hat sie gemacht? Sofort, ja Allah, ich habe das verloren. Hat sie zwei doppelt zurückbekommen, subhanallah. Okay? Und es wird verboten, die Geschöpfe zu fragen. Okay? Es ist verboten, die Geschöpfe zu fragen, und darüber gibt es sehr viele authentische Ahadith. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Gruppe von seinen Gefährten die Bay'a gegeben. Er hat von ihnen die Bay'a verlangt, dass sie niemals die Menschen irgendwas fragen. Um etwas bitten. Von ihnen ist Abu Bakr und Abu Dharr und Thauban und so weiter. Der eine von ihnen, subhanallah, so weit war das, dass einer von denen, wenn er auf sein Reittier war, auf sein Kamel war, und diese Peitsche ist von ihm runtergefallen, er hat niemals gefragt, dass jemand ihm das aufheben soll. Okay? Schaut, wie weit der Iman war. Ha? Niemals, mach dich niemals von einem Mensch abhängig. Niemals. Weil Wallahi, und das ist die Erfahrung, machst du dich von einem Menschen abhängig, Wallahi, er erniedrigt dich. Aber machst du dich von Allah Azzawajal abhängig, ehrt er dich. Okay? Hatta wa kana ahaduhum yasqutu sawtahu aw khitamu naqatihi fala yas'alu ahadan an yunawilahu iyyah. Der eine von denen, seine Peitsche oder dieser Seil, mit dem man das Tier, der Zügel, fällt, hat niemals gefragt, dass einer ihm das geben soll. Selber runtergegangen, hat das genommen. Subhanallah. Wa kharraja ibn Abi Dunya min hadithi Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud, anna rajulan ja'a ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa faqal. Was ist das für ein Hadith? Barakallahu fiik, marfu'. Okay. Also, ibn Abi Dunya überliefert von dem Hadith von Abi Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud, dass ein Mann zum Prophet sallallahu alayhi wa sallam kam und sagte: Ja Rasulallah, ja Rasulallah, inna bani fulan agaru alayya fadhahabu bibni wa ibli. Das heißt, dass der Stamm von die und die haben mich angegriffen und haben meinen Sohn und meine Herde, meine Vieh mitgenommen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, zu ihm gesagt, inna ala Muhammadin kada wa kada ahlu baytin ma lahum maddun min ta'amin aw sa'in fas'alillaha azza wa jal. فرجع إلى امرأته فقالت ما قال لك فأخبرها فقالت نعم ما رد عليك فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه وقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Also, ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, die und die, ein Stamm, haben mich angegriffen, ja, haben mich überraschend angegriffen, haben meinen Sohn und meine Kamele oder meine Herde genommen. Ja? El-Ibel ist Kamel oder Pferd und so weiter. Ja? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Familie von Muhammad, ich kann es dir nicht geben. Wir haben es nicht. Ich habe nicht, dass ich dir das ersetze, sozusagen. Ja? So, bitte Allah, frage Allah. Du fragst mich, ich kann es dir nicht geben. Frag Allah. Dann ist er zu seiner Frau zurückgekehrt. Und hier kommt die weise Frau, subhanallah. Dann hat sie gesagt, was hat er zu dir gesagt? Dann hat er ihr erzählt. Dann hat sie gesagt, das Beste hat er dir gesagt. Er hat dir das Beste gesagt. Eine andere Frau hat dir gesagt, ja, lahwi, kharashi, was soll ich jetzt machen? Und, ja? Und davon kann ich auch nicht leben. Ha? Wallahi, das hörst du bei vielen Frauen. Sag, mach Dua. Sag, davon kann ich auch nicht ha? Satt. Das ist Wallahi Mangel an Vertrauen an Allah Azzawajal. Ja? Dann hat er das gemacht. Dann hat es nicht lange gedauert, bis sein Sohn und seine Herde zurückgekommen ist, besser als sie von ihm weggegangen sind. Dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, hat ihm erzählt. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Minbar gestiegen. Dann hat er Allah gelobt. Dann hat er den Menschen befohlen, dass sie nur Allah fragen und dass sie sich an Allah wenden. Und er las, er hat gelesen, und wer Allah fürchtet, den gibt er einen Ausweg. Und der gibt den Gaben, von wo er nicht denkt. Subhanallah. Von wo er nicht denkt. Und hier ist eine Kleinigkeit, die möchte ich hier gleich anmerken. Das ist eine vergessene Sunna, subhanallah. Ja? Heute, wenn jemand auf den Minbar steigen würde, und es ist nicht Freitag, alle Menschen würden im Schiff anschauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist fast täglich auf den Minbar gestiegen. Immer, wenn irgendwas war, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Minbar gestiegen. Hamidallahu wa athna alaihi. So wie bei der anderen Geschichte. Welche Geschichte? Ha? Wer kann sich erinnern? Von der Mar al-Makhzumiyya, die gestohlen hat. Ha? Die edle Frau, die gestohlen hat, als Usama bin Zayd dann gekommen ist, hat Fürsprache für sie gemacht. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam wütend geworden. Ha? Und dann ist er, was hat er gemacht? Der ist auf den Minbar gestiegen. Ha? Er ist wütend geworden, so dass sein Gesicht rot wurde. Und dann sagte er, ja, ayyuhan nas. Innahu halaka man kana qablakum. Diejenigen, die vor euch waren, sind verloren gegangen. Doch was? Wenn der Edle unter ihnen gestohlen hat, haben sie ihn gelassen. Und wenn der Schwache unter ihnen gestohlen hat, haben sie über ihm die Strafe durchgeführt. Wa aynullah, bei Allah. Wenn Fatima, die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stehlt, hacke ich ihr halt die Hand ab. Okay? So, das ist eine vergessene Pflicht und die werden wir inshallah wiederbeleben. Schauen. Ha? Wenn es etwas zu sagen gibt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam fast immer, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer auf dem Minbar oder fast immer auf dem Minbar gestiegen. Das ist eine Kleinigkeit nebenbei. Und noch dazu, Allah azza wa jal sagt, und wer Allah azza wa jal fürchtet, den gibt er einen Ausweg. Der gibt dir einen Ausweg. Und der gewährt dir deine Gaben oder gibt dir Gaben, von wo du nicht denkst. Ja, vor ein paar Tagen rede ich mit Jugendlichen so auf der Straße, mitten in der Nacht. Kommen Jugendliche. Hey, kommt Jungs her. Ja, mich hat etwas ja nicht gefallen. Sie haben mich gesehen, so mit meiner Kleidung, sie haben Zigarette versteckt. Sie haben nicht Zigarette gehabt, sie haben einen Joint gehabt. Sie haben das versteckt. Das heißt, es ist noch irgendwo her da. Subhanallah. Ich habe gesagt, kommt her. Und der lächelt so und der eine hat zwei Ohrringe. Allah musta'an. Auf jeden Fall sage ich ihnen, kommt, betet. Er sagt, Alhamdulillah, ich tue alles für meine Religion. Sag, betest du? Sagt, ja. Ich bete jeden Freitag. Ich sag, du musst aber fünfmal am Tag beten. Dann schaut er mich so an. Mit voller Jani, ernst, er meint das, er macht keinen Spaß oder er will mich nicht Jani, auf den Arm nehmen. Er meint es ernst. Schaut mich an und sagt, schaffst du es, fünfmal am Tag zu beten? Ich sage, ja, ich schaffe das. Ich sage, Jani, soll ich verhungern, damit ich fünfmal am Tag bete? Da sagt man ihnen, wa ich sage, du findest in der Arbeit oder in der Schule eine Raucherpause, damit du deine Sucht befriedigen kannst. Wirst du keine 4 Minuten finden, damit du betest? Sag, wenn der Direktor mich findet, so sieht, wird er mich rausschmeißen. Sag, Subhanallah, wie oft haben wir in der Jahiliyyah sogar in der Schule geraucht? Wie oft? Ja? Wallahi, wenn ich euch Sachen erzähle, Allah muss da. Allah muss da. Immerhin. Ja? Wallahi, in der Schule. In der Schule. Und wo noch? In dem Chemieraum. Ja? Dann soll ich euch wallahi noch etwas erzählen. Wallahi, ihr werdet das nicht glauben. Habt ihr einen selber gemixt für euch? Ich habe nicht gesagt, dass ich das gemacht habe. Wallahi, ich erzähle euch eine Sache. Wallahi, wir hatten einen Jungen bei uns in der Klasse. Wallahi, der hat sogar während des Unterrichts geraucht. In der Klasse. Wallahi, weißt du, was er gemacht hat? Er hat sich unter den Tisch hingesetzt. Er hat sich extra so ein Rohr gebastelt. Ha? Steckt die Zigarette rein. Rohr aus dem Fenster. Ja. Rohr, und wie hat er das gemacht? Ja, schau, die Intelligenz kommt in solche Sachen. Ja. Er hat das Rohr, und das Rohr am Ende hat er eine halbe Colaflasche geschnitten, so, hat das auf den Rohr montiert und mit Teser, okay? Und dann macht er die wie heißt das nochmal? Die Schraube von der Flasche, Deckel von der Flasche auf, zieht sich, die Zigarette liegt drinnen, in Alufolie, damit sie nicht zu schnell brennt und damit sie auch den Plastik nicht verbrennt. Allah! Schau das an, die Intelligenz hier an. Verstehst du? Und der hat während des Unterrichts geraucht. Ja, schau, die Intelligenz kommt immer für Shaitan, subhanallah. Ja. Aber für Allah Azza wa Jal kommt das niemals. Okay? Auf jeden Fall. Wallahi, wenn du wüsstest, dieser Vers, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Wallahi, ich habe eine Regel für mich gefunden. Und das stimmt wirklich. مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَضَهُ اللَّهُ خَيْرًا. Wer etwas für Allah lässt, den gibt er was Besseres. Ersetzt er ihm was Besseres, subhanallah. Ja, ich gebe euch ein kleines Beispiel. Aus meinem Leben, subhanallah. Meine Ex-Frau. Okay? Wallahi, es war sehr schwer, nach der ganzen Fitna und so weiter und so fort. Lange Geschichte auf jeden Fall. Ich wollte, ja, der Shaitan ist zu mir gekommen, hat gesagt, schaut, sie hat alles mit dir durchgemacht. Ha? Ich wollte mich nicht von ihr trennen, aus Angst. Ha? Oder der Shaitan ist manchmal gekommen, du findest keine bessere, die mit dir das alles durchmacht. Okay? Aber Alhamdulillah, die Iman-Seite hat eher gesiegt, Alhamdulillah. Ma'assalam. Und tschüss. Murtadda brauche ich nicht. Ha? Wallahi, alladhi la ilaha illahu, Allah Azza wa Jalla hat mich was Besseres gesetzt. Was viel Besseres zu machen. Okay? Yani, egal was ich jetzt mache, verstehst du? Ich weiß, Allah Azza wa Jalla hat mir was Besseres ersetzt. Weißt du, egal was meine Frau jetzt, yani, wenn sie einen schlechten Tag hat oder was weiß ich, im Hinterkopf weiß ich, Allah Azza wa Jalla, das ist besser für mich. Versteht ihr? Und Allah Azza wa Jalla hat mich, yani, ich kann mich 2-3 Tage bei meiner Frau nicht melden. Und sie weiß, ich bin beschäftigt in Masjid, wallahi, wallahi, sie meckert nicht einmal eine Sekunde. Allah Azza wa Jal hat dir ein Rizq gegeben. Warum? Weil du etwas für Allah Azza wa Jal gelassen hast. Und viele, viele andere Sachen. Wallahi, ich habe gearbeitet und war in der Uni, habe gearbeitet, war ja in einer Computerfirma und so weiter, habe gut verdient. Habe sehr gut verdient sogar. Ja, ein Alleinstehender verdient 1.300 bis 1.600. Braucht keine Miete zu bezahlen, wohnt noch bei seinen Eltern. Oh. Ja, nee, das ist Luxus pur. Wallahi, uqsim billah, das Geld ist so weg. Keine Baraka. Dann hatte ich die Wahl zwischen dieser Arbeit und der Arbeit, weswegen ich ins Gefängnis gekommen bin. Und ich habe alles gelassen, die Uni gelassen, unterbrochen, die Arbeit gelassen und habe von 400 Euro gelebt. Wisst ihr was? Ich und meine Ex-Frau haben davon gelebt und gut gelebt und haben die Rechnungen bezahlt und alles in Ordnung. Und davon habe ich mir sogar eine Hochzeit finanziert. Und ihr wisst, wie Hochzeiten bei Araber sind. Ja? Subhanallah. Allah Azza wa Jal gibt dir eine Baraka in den Rizq. Lässt du was für Allah Azza wa Jal? Er gibt dir Wallahi Baraka. Ja? Wallahi, ein Bruder hat mir erzählt, er ist im Gefängnis, hat eines Tages Hunger gehabt. Richtig Hunger. Wallahi, auf einmal geht die Tür auf, jemand gibt ihm was zum Essen. Er hat niemanden gefragt. Wallahi, es ist keine Essenszeit. Es gibt keine Beamte, keine Tagutdiener in diesem Bereich, überhaupt keinen. Ja? Er sitzt und macht Dua. Sagt, ja Allah, ich habe Hunger. Wallahi, er hat sein Gebet nicht fertig gebetet, die Tür geht auf und ein Wachbeamter sagt, ich habe noch da was zum Essen. Wollen Sie es haben? Was wollt ihr? Deswegen, Der Allah Azza wa Jal Wallahi fragt, den lässt er niemals im Stich und dann gibt er was Besseres. Und es ist bestätigt in den Sahihain. Welche Sahihain? Was heißt das? Al-Busayd? Bukhari Muslim. Barakallahu fiik. Von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ Allah Azza wa Jal fragt, sagt, gibt es jemanden, der Dua macht, damit ich ihm antworte? Gibt es jemanden, der etwas fragt, damit ich ihm gebe? Gibt es jemanden, der Istighfar macht, damit ich ihm vergebe? Ja? Taib. Ist das Hadith sahih oder nicht? Sahih. Warum? Hast du es überprüft? Sahih. Was bedeutet das? Bukhari und Muslim überliefert. Okay, aber hat man das überprüft, den Bukhari und Muslim? Bukhari ist doch immer sahih. Bukhari und Muslim ist immer sahih. Okay, nur Bukhari ist höher, ist stärker in der Sicherheit, in der Authentizität als Muslim. Aber beide, alle Hadith da drinnen sind, so ja, deswegen einmal will ich mir, kommt einer von diesen Khawarij und redet und redet und redet und redet. Dann gehe ich und ich sitze mit ihm und diskutiere mit ihm vor allen Leuten oder vor ein paar Leuten. Ja? Und dann sage ich ein Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt sozusagen. Und dieser Hadith hat gegen ihn gesprochen. Sagt er, warte. Hast du überprüft, ob dieser Hadith sahih ist oder nicht? Sagt er, der Hadith ist in Bukhari. Sagt trotzdem, hast du überprüft? Sagt Wallahi, ich bin dann aufgestanden und gesagt, Wallahi, du bist ein Jahil. Und du redest noch über Takfir? Bin ich. Allahumma sta'an. MashaAllah, Abdurrazzaq ist auch hier. MashaAllah, 18 Geschwister sind da. MashaAllah. Okay, und es gibt ein Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass Allah azza wa jazza, dass er sagte, قال الله تعالى, من ذا الذي دعاني فلم أجب وسألني فلم أعطه واستغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين. Allah Azza wa Jal sagt, wer ist derjenige, der mir Dua gemacht hat, ja, und ich habe nicht geantwortet. Und derjenige, der mich gefragt hat und ich habe nicht gegeben. Und derjenige, der mich um Vergebung gebeten hat und ich habe nicht vergeben. Und wo ich der Arham al-Rahimin, der Barmherzigste der Barmherzigsten ist. Subhanallah. So siehst du, ja, dass die Menschen sogar geizig sind, ein paar Worte, sich vor Allah Azza wa Jalla zu erniedrigen, damit Allah Azza wa Jalla ihm gibt. Aber er erniedrigt sich gerne vor Tawarit und erniedrigt sich gerne vor, sogar vor deinem Bruder. Warum erniedrigst du dich vor einem Geschöpfen? Allah muss sagen. وَعَلَمْ أَنَّ سُؤَالَ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ خَلْقِهِ هُوَ الْمُتَعَيِّمُ. Und wisse, dass das Fragen von Allah Azza wa Jalla, dass man Allah Azza wa Jalla fragt, anstatt ohne seine Geschöpfe, das die Pflicht ist. Das ist die Pflicht. Muta'in, yani Fardu'ain. Okay? Fardu'ain, yani, oder das Eher, oder das Verpflichtende. Okay? لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده. الله أكبر. Warum soll man nur Allah Azza wa Jalla fragen, nicht seine Geschöpfe? Weil, was ist das Bitten und Fragen? Das ist, man zeigt offenkundig die Erniedrigung, die Demut, ja? dass man bittet, ja? dass ich in Not bin, dass ich Bedürftigkeit, ja? Und die Armut. Und das, wenn ich das mache, dann erkenne ich, dass derjenige, den ich frage, der Gefragte, ja, imstande ist, diesen Schaden abzuwehren und das Gute und das Nutzen zu bringen. Ja? Und die Erniedrigung und Demut, ja, und die Bedürftigkeit darf nur wem gebührt? Allah subhanahu wa ta'ala alleine. لأنه حقيقة العبادة. Weil das ist die Wirklichkeit der Ibadah. Wir haben es ja schon gemacht. Was ist al-Ibadah in der Sprache, Hussein? Die Sprache kommt von Demut, Gehorsamkeit und Unterwerfung. Unterwürfigkeit. Barakallahu fik. Das ist die Wirklichkeit der Ibadah. So, wenn ich mir Demut zeige gegenüber einem Geschöpf, ja, und mich ihm unterwerfe, ja, na, was habe ich dann übrig gelassen? Okay? Verstanden? وكان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. الله أكبر. الإمام أحمد hat immer gesagt im Dua, O Allah, so wie du mein Gesicht bewahrt hast, dass er sich vor jemandem anderen außer dir sich niederwirft, so bewahre ihn, also mein Gesicht, davon, dass er es jemand anderen außer dich bittet und fragt. وَلَا يَقْدُرُ عَلَى كَشْفِ الضُّرِّ وَجَلْبِ النَّفْعِ سِوَاهُ. Niemand ist imstande, das Gute zu bringen und das Schaden abzuwehren, außer wem? Außer Allah Azza wa Jalla. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jalla dich mit einem Schaden heimsucht, dann wird das niemanden von dir beseitigen, außer wer? Außer er, außer Allah Azza wa Jalla. Und wenn er Gutes mit dir will, dann wird niemand sein Gut, seine Gnade und seine Güte von dir abwehren können. Und Allah Azza wa Jalla sagt: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Das heißt, was Allah den Menschen an Barmherzigkeit auftut, das kann keiner zurückhalten. Und was er zurückhält, das kann keiner nach ihm freigeben. Okay? والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج. Allah Azza wa Jalla liebt das, dass er gefragt wird und dass man sich an ihm wendet bei der Bedürftigkeit und wenn bei der Not. ويلح في سؤاله ويلح في سؤاله ودعائه. Viele Leute macht einmal ein Dua und sagt, Allah Azza wa Jalla hat es nicht beantwortet. Allah Azza wa Jalla ist das Gegenteil von Menschen, subhanallah. Ein Mensch mag das nicht, wenn man ihn zu viel fragt. Aber Allah Azza wa Jalla liebt das. Ilhah. Weißt du, was Ilhah bedeutet? Yani, ich immer wieder fragen. Warum ist das so? Warum liebt das Allah? Weil das ist noch mehr, denn du erniedrigst dich und es ist noch mehr Erniedrigung und Demut gegenüber Allah Azza wa Jalla. Okay? Allah Azza wa Jalla yuhibbu al-'abd al-lahuh. Allah Azza wa Jalla liebt den Diener, der dran bleibt an den Dua. Nicht einmal fragen, khalas. Das ist Alama vom Kibr. Frage einmal, khalas. Nein, dann nicht. Ha? Nein, immer wieder. وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم وده كلهم سؤلهم من غير أن ينقص ذلك من ملكه شيئا. الله عز وجل ist in der Lage, all seine Geschöpfe, alles was sie wollen, zu geben, ohne dass das von seinem Mulk, von seinem Herrschaft, von seinem Königreich, von seinem Besitz, von seinem Reichtum etwas verringert. So wie in den Hadith al-Qudsi, wo Allah Azza wa Jalla sagt, wenn alle Menschen sich in einem Platz versammeln würden und jeder von denen würde Allah Azza wa Jalla um etwas bitten, dann würde er jedem das geben, was er will, worum er fragt, und dies würde von seinem Reichtum nichts wegnehmen oder verringern, außer wie wenn einer eine Nadel in Ozean eintaucht und dann wieder rausnehmen. Das nimmt das aus. Subhanallah, was nimmt das da schon weg? Okay? Subhanallah. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Wal makhluqu bi khilafi dhalika kulli yakrahu an yus'al wa yuhibbu an la yus'al. لعجزه وفقره وحاجته. Der Geschöpf, der mag das nicht, dass er gefragt wird. Ja? Und liebt es, dass er nicht gefragt wird. Warum? Weil er unfähig ist. Und weil er arm ist. Ja? Und weil er selber bedürftig ist. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني استجب لك. Das heißt, er sagte, Wahb ibn Munabbih sagte zu einem Mann, der immer wieder zu den Königen gegangen ist, um sich zu fragen, zu bitten, zu betteln. Ja, er sagt, was ist mit dir? Ja, du gehst zu demjenigen, der seine Tür in dein Gesicht sperrt. Ja, und er zeigt dir seine Armut und versteckt von dir sein Reichtum. Ja, und lässt denjenigen, subhanahu wa ta'ala, der seine Tür für dich den halben Tag und halbe Nacht öffnet. Ja? Und er zeigt dir sein Reichtum und sagt dir, bitte mich, und ich antworte dir. Das ist wirklich Dummheit. وقال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك، إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بابه دونك ويجعل دونها حجابه ولا حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. Das heißt, wehe dir, dass du deine Bedürfnisse, ja, und das, was du brauchst, von jemandem verlangst, der seine Tür vor dein Gesicht sperrt und der macht, ja, einen Vorhang davor. Ja. Und gehe zu demjenigen, dessen Tür immer offen ist, bis Yawm al-Qiyamah. Er befahl dir, dass du ihn fragst, und er hat dir versprochen, dass er dir antwortet. Okay, also wir haben heute gemacht was? إذا سألت فاسأل الله. Nur das. Über das haben wir die ganze jetzt nur geredet. Wenn du fragst, dann frage wer? Nur Allah Azza wa Jal. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unseren Dua annimmt. Und ich bitte. Ja, nachher, inshallah. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns von denjenigen sein lässt, die nur sich an ihm wenden und die nur ihm fragen. Und ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er uns die Shahada fi Sabilillah Azza wa Jalla gewährt. Ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er uns die Shahada fi Sabilihi gewährt. Ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er uns die Shahada fi Sabilihi gewährt. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Und wer Fragen hat, soll fragen, inshallah. Laut. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wie weit ist denn die Grenze, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind, also der Sohn, zum Vater. Schau, grundsätzlich ist es nicht haram, dass du von einem Menschen was verlangst, verstehst du, was er imstande ist, dir zu erfüllen. Das ist nicht haram. Aber ein Mu'min erhebt sich davon. Okay? Damit er diese Unterwürfigkeit und diese Demut nur wem gewährt? Allah Azza wa Jalla. Okay? Noch Fragen? Ja. Suleiman, bitte. Wir gehen so die Runde bis zum Ende. Ja, und ich habe inshallah viele Antworten. Und zwar wollte ich wissen, dass du die Kusmauf Mafur und Arabisch. Okay, mache ich inshallah. Okay, ich schreib's dir jetzt. Oder kann es gehen? Allah die Position. Ja? Nein, Allah ist dick für jeden Sheikh. Achso, ja. Ich muss zum Arzt. Bismillah. Das ist schon. Ah, okay, warte mal bitte. Was los? Ich habe eine Schere geschrieben. Eine hässliche. Okay. Al-Marfu', Al-Mawquf, Al-Maqtu'. Okay. Okay. Mufik, barak Allah. Dann nachher, was du machst, was du auf dem Nimmer geht. Und Allah so. Und dann sagte er, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Dann gesagt hat, es geht um die Geschichte von dem, der seine Söhne und ja, seine Allah, er sagte, ich sagte den Hadith genau, warte. Er sagte, er befahl den Menschen, Allah zu fragen und sie, dass sie sich an ihn wenden. Noch was, Achim? Ja, aber ich schreibe das ja gerade auf, lass doch auf Seiten schon mal. Okay, bitte. Mit diesem Bitten, was in den ganzen Aussagen der Salafen so waren, ist jetzt nicht gemeint, der Schirk, ne? Das Bitten jemand anders nehmen, Allah. Also, wenn du etwas, jemanden um etwas bitten, was aber Allah nur alleine imstande ist, das zu erfüllen, dann machst du Schreck. Ja, genau. Also, jetzt, wenn man Menschen fragt, was sie auch machen können, zum Beispiel, keine Ahnung, Hilfen wir tragen oder Hilfen. Nein, das ist natürlich kein Schreck. Ja, also nicht, aber vielleicht versteht es einen. Nein, natürlich, ich habe ja extra gesagt, wenn man jemanden etwas fragt, worüber er imstande ist, das zu tun, ist das kein Schiff. Aber sogar das sollte man das nicht machen. Salam alaikum. Zum Beispiel, was du erzählt hast, dieser Mann mit den Zügen. Hätte er auch fragen können. Genau, der Sahaba, wenn ihnen die Peitsche oder der Zügel runtergefallen ist, er hätte auch fragen können. Aber er fragt nicht, weil er nur Allah Azzawajal auf Allah Azzawajal vertraut und nur sich an Allah Azzawajal wendet. Natürlich ist das höher. Das ist doch höher. Okay, Achi, warte, inshallah. Okay, warte doch. Bismillah. Wie der Mann in dem Hadith, dessen Reiche und Söhne davon gelaufen sind oder also verschwunden waren, die kamen dann zurück, die Söhne. Kamen auch die Reiche zurück, besser als alles, vorher? Alles kommt zurück. Und ist es nicht. Die sind nicht weggelaufen, die wurden entführt. Ah, okay. Und ist es nicht so, dass. Also, ich kann mich auch irren, aber ist es nicht so, dass Sheikh al-Albani, was man macht, einige Hadiths von Bukhari auch Fragen gestellt hat? Und selbst wenn das al-Albani macht, dann ist das Wort von al-Albani bei allem Respekt wertlos. Okay. Okay, weil die Umma hat Ijma', es gibt Ijma' von der Umma, dass alle Ahadith von Bukhari sahih sind. Und alle Ahadith, die in Frage gestellt wurden, zum Beispiel von Darakutni und so weiter, das ist viel zu groß für dich, Achi. Aus dem Geg gleich raus. Nimm von der Zeit. Ja, wir haben raus. Okay, kommt eh gleich. Eine noch, und zwar. Okay, es gibt einige Hadith, die Ad-Darakhutni zum Beispiel in Frage gestellt hat. Und das findest du zum Beispiel in Fath al-Bari. Was ist Fath al-Bari? Die Erklärung von Sahih al-Bukhari von dem Hajar al-Asqalani. Er hat alle Hadith, die in Frage gestellt wurden, hat er alle yani bekräftigt, dass sie und bewiesen, dass sie doch sahih sind. Und deswegen ist Sahih al-Bukhari, wie gesagt, yani ein Buch, in dem alle Ahadith sahih sind, bijma' al-Muslimin. Aber wenn ich sage Muslimin, dann meine ich Ahl Sunna. Bitte. Es gibt so ein Buch von, also vom Bukhari jetzt selbst, gibt's, also er hat jetzt, hat er nur die aufgeschrieben, die sahih sind, oder hat er in diesem Buch schon, ja. Ja, er hat ja mehrere. Es gibt ja noch andere Werke. Er hat andere Werke, Adab al-Mufrad zum Beispiel. Genau, und so das, da gibt es ja, welche, die da schon gibt's, sind. Das ist eine andere Geschichte. Ich rede von Al-Jami' Sahih, dann Buch, Sahih al-Bukhari, das bekannt ist als Sahih al-Bukhari, das sind alle Ahadith, Sahih. Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar in dem Hadith Qudsi, ganz kurz, also kurz zu Ende. Wenn alle Menschen, wurde da erwähnt, Jinn, aber bitten würden, und er würde ihn geben. Wenn alle Menschen, und Jinn glaube ich auch, ja, sich in einem Ort versammeln und Allah azzawajal bitten, würde er jeden geben, ohne dass das, wie ich dir gesagt habe, ohne dass das von seinem Reichtum verringern würde, außer wie eine Nadel, die in den Ozean eingetaucht wird und dann ausgenommen wird. Okay? Ja, inshallah. Noch was? Außer oder nicht mal? Nicht, ja, nee, das ist ein Vergleich, ein rhetorischer Vergleich. Also, was nimmt schon eine Nadel von einem Ozean? Nichts. Okay? Dann hat es jetzt außer oder nicht mal noch erledigt. Okay. Okay, noch was? Hat jemand noch Fragen? Ja. Ich komme mit dem Schein. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. حينما رددت يا رب العباد